Frage, diese kleine Frage, richt ich heute an dich. Darf ich auf dich hoffen, sag es mir ganz offen, seit ich dich getroffen, bist du alles für mich. Meiner heißen Wünsche zier, bist du nur ganz allein. Warum hab für mich Gefühl, bitte sage nicht nein. Eine kleine Frage,